Es wird alles gut, keine Angst. Ganz ruhig. Du siehst jetzt das Licht vor dir nicht? We'll be right back.